Weißt du, warum Gott nach Bethlehem einst kam? Weißt du, warum er die Sünden auf sich nahm? Weißt du, warum er dort starb auf Golgatha? Christus für dich gelitten hat. Weißt du, dass er es aus Liebe für dich tat? Weißt du, dass Jesus dein Freund geworden ist und dass er den, der an ihn glaubt, nie vergisst? Weißt du, dass Gottes Wort sich niemals irrt? Weißt du, dass Jesus bald wiederkommen wird? Weißt du, wie bald, ja, wie bald schon kann es sein? Bist du bereit oder bleibst du dann?